Zeit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio B-Side. Mein Name ist Martin Herzog. Ich bin Petra Kalbuch und wir wünschen euch allen einen guten Abend. Ja, und einen guten Start in das neue Jahr. Für Radio B-Side ist es schon die zweite Sendung, wobei die erste unerwartet erst im Januar lief, weil sie von den Weihnachtsfeiertagen nach vorne verschoben wurde. Auch im Jahr 2019 spielen wir Musik, die ihr sonst fast nirgendwo im Radio hört. Wir sind zuständig für die Exoten des Musikgeschehens und fangen da auch gleich mit an. Ich habe etwas mitgebracht von einer Band namens Seven That Spells, ein Weihnachtsgeschenk. Und Color Haze habe ich dabei. Die einstürzenden Neubauten und Hawkwinds sind da fast schon Mainstream. Ja, ich habe Makaya McCraven dabei. Der lief schon in der letzten Sendung und jetzt nochmal mit seiner neuen Platte Thundercat und Chagrin d'Amour als richtigen Exoten habe ich auch noch mit dabei. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, aber wir fangen an mit Seven That Spells. Eine Band, die sich dem Krautrock verschrieben hat, aber relativ aktuell ist. Seven That Spells, eine Trilogie, die da heißt Death and Resurrection of Krautrock. Und das Stück hat den schönen Titel, weil es von der dritten Platte kommt, In 3. We'll be right back. das war Krautrock aus Zagreb, aus Kroatien. Seven Dead Spells heißt die Band. Und ja, man hört es sehr, sehr selten. Kroatische Musik, vor allen Dingen auch kroatischer Gesang. Das Schlagzeug finde ich sensationell auf der Platte. Die meisten Stücke sind so lang, dass man sie schlecht im Radio spielen kann. Aber ich glaube, ein zweites gebe ich euch gleich auch noch. Das war In 3. Und gleich etwas später, nachdem die Petra gespielt hat, hören wir noch Out 3. Ja, jetzt geht's mit etwas völlig musikalisch gesehen, völlig anderem weiter. Die Band, die jetzt kommt, ich glaube, sie ist eine Art One-Hit-Wonder. Und sie haben 1982 den ersten französischen Rap rausgebracht. Die Band, die, glaube ich, ein Duo ist, nennt sich Chagrin d'Amour. Ich weiß, das heißt Liebeskummer. Das Stück heißt Chacun fait ce qui lui plaît. Jeder macht, was ihm gefällt. Einfaches, griffiges Motto. Ich habe ein bisschen gegoogelt und alle Einträge, die ich gefunden habe, waren auf Französisch. Zum Teil auch relativ lange Geschichten zu diesem Duo. Ich verstehe Französisch mäßig bis sehr, sehr wenig. Deswegen habe ich auch echt nicht mehr viel rausgefunden. Wie bin ich da drauf gekommen? Dieses Lied schlummerte auf meiner Festplatte der vielen tausend Musikdateien. Und letztens hat mir ein junger Mann, ein Teenager, französische Musik vorgespielt, französischen Punk, der relativ zeitgenössisch ist. Und da fiel mir das ein, hier mit Chagrin d'Amour und Chacun fait ce qui lui plaît. Du match, j'ai des frissons. Je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex et de bouteilles vides. Je suis tout seul, tout seul, tout seul. Pendant que Boulogne se désespère, j'ai de quoi me remplir un dernier verre. Claque, fais le verre en tombant sur le lino. Je me coupe la main en ramassant les morceaux. Je stérilise les murs qui dansent. L'alcool ça grise et ça commence. Pour les moutons sur le parquet. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? Je crois que j'ai remis la radio. Chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. Précipice est au bout. Précipice, on s'en fout. Chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. Toutes les étoiles qui brillent. Quelles ont à me dire les étoiles? 6 heures du mat, faut que je trouve à boire. Liqueur forte ou café noir. Brûle un feu rouge, police patrouille, je serre les fesses, y'a rien qui presse. 4, 5 francs maros, crie le petit chose dans le matin rouge, car mon ondine sous ses comptines. Tout près d'une poste, y'a un petit bar, je pousse la porte et je viens m'asseoir. 3, 4 patibulaires, tape le carton dans les water. Toute seule au bar, dans un coin noir, une blonde platine sirote sa fille. Elle dit champagne, je l'accompagne, elle dit 50, je dis ça me tend. Et vous êtes rentré comment? Dans ma voiture. Ah, il y avait toujours ma mère à la radio. Chacun fait, fait, fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. Que de pression dans les bars. Personne ne te pousse à boire. Chacun fait, fait, fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. Les gens ont ces manies. C'est des calcomanies. 7 heures du mat, l'hôtel. Je paie, j'abrège, je fouille mes poches. Je sais, c'est moche. Son sourire rouge, son corps qui bouge. Elle fait glisser son cœur croisé sur sa peau bronzée. T'as les banilons qui filent sur les tendons. Ses ongles m'accrochent, tu viens chérie. Le lit qui craque et les volets claquent. Seule dans le lit, dans ses draps bleus froissés. Sur sa peau lisse, mes doigts glacés. Elle prend la pause, pense à autre chose. Ses yeux miroirs envoient mon regard. Des anges pressés dans ce bloc cassé. Me disent c'est l'heure, je leur dis quelle heure. Et vous vous souvenez vraiment pas de ce qui s'est passé? Non, vraiment pas. Chacun fait, fait, fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. Sous mes pieds, il y a la terre. Sous tes pieds, il y a l'enfer. Chacun fait, fait, fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. Mon Dieu, je peux même pas jouir. Tant pis pour toi, il faut dormir. Alors je me sauve dans le matin gris. C'est plein de cajots et pas de taxi. Les chats qui se bavent, aux petits ronrons. Les éminents, les petits bateaux. Là je pleure, je me sens pas belle. Les bigoudis sont plus en pli. Mon studio, j'aspirateur. La vidéo me fait un peu peur. Madame Pipi, j'ai des frissons, des claques des dents et j'ai monte le son. Sur ce lit de mes troubles tracés, sur l'insoumis, sur mes cassés. Je perds la tête, mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. Espèce de Kleenex et de bouteilles vides. Je suis toute seule, toute seule, toute seule. Pas dans Boulogne, c'est désespère. Je crois remplir un dernier verre. Claque, fais le verre, entendre le soleil nous. Je coupe la main, ramassant les morceaux. Ja, das waren Chagrin d'Amour und Chacun fait ce qu'il lui plaît. Martin hat gerade schon zu Recht auch angemerkt, dass das gut zu verstehen war. Und so Bruchstücke haben wir da auch verstanden. Aber auffälliger war noch, dass... wir mussten ja beide zwischenzeitlich lachen. Lachen, weil das ist ein Rap, der mit anderthalb Beinen noch ziemlich tief im Disco Sound steckte. Ja, ja, 1982, da haben sich die Stile so ein bisschen auch die Klinke in die Hand gegeben und zu so etwas Putzigem verbunden wie das. Und ich habe gerade noch so überlegt, wo hat man das damals gehört? Schon im Radio, viel andere Quellen gab es da ja auch gar nicht. Und ich tippe mal auf WDR 1, die üblichen Musiksendungen, die man sich damals angehört hat. Chagrin d'Amour und Chacun fait, ein One-Hit-Wonder. Ja, auf Langzeit angelegt sind Seven Set Spells wahrscheinlich nie wirklich der Durchbruch wird kommen, weil kroatische Musik nicht so angesagt ist. Aber ich finde sie sehr gut und interessant ist, dass sie sich dem Krautrock verschrieben haben und ihn auch sehr, sehr gut umsetzen. Von der Platte Omega heißt sie übrigens, die dritte aus der Trilogie Death and Resurrection of Krautrock, spiele ich jetzt das Stück Out 3. Und auch das ist so kurz, 6 Minuten, dass man es im Radio noch spielen kann. Viel Spaß bei Seven Set Spells. Ja, bisschen, nein, es kommt gar nicht überraschend. Seven Set Spells war das. Out 3 oder Out 3 aus Zagreb. Bisschen sakral das Ganze. Kroatischer Gesang, kirchenmäßig. Können wir noch schlechter übersetzen als Französisch. Nee, wobei das Französische ging ja eigentlich ganz gut. Ne? Aber Kroatisch ist natürlich ganz andere Sprachgemeinschaft. Da wird es dann für den Laien schwer. Ja, Seven Sets Spells. Ich werde auf jeden Fall recherchieren und mal gucken, ob die anderen drei Platten, nein, die anderen zwei Platten auf dem Level sind wie die. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und die läuft im Moment in meinem Auto so rauf und runter. Seven Sets Spells, Death and Resurrection of Krautrock. Ja, jetzt geht's musikalisch gesehen wieder mit einer völlig anderen Richtung weiter. Es kommt Musik von einem Künstler namens Thundercat. Das ist ein Künstlername auch. Der Mann heißt in Wirklichkeit Steven Bruner und ist Bassist. Und das wird man auch gleich hören. Das ist derjenige, der seinen Bass spielt wie eine Gitarre. Ich habe mitgebracht aus seinem zweiten Studioalbum Apokalypse, das ist 2013 erschienen, das Stück A Message for Austin, Praise the Lord. Das ist so ein bisschen zweigeteilt. Die erste Hälfte ist so ein ganz gängiger, gefälliger Rhythm and Blues. Und so nach der Hälfte der Musik wird es experimenteller, sehr, sehr bassbetont und da spielt er seine ganze Fingerfertigkeit aus. Steven Bruner alias Thundercat, A Message for Austin, Praise the Lord. So, jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich hier den richtigen Track finde. Ich glaube, es ist, der Apparat springt hier von selber weiter. Stück Nummer 14. Das klingt gut. Thank you. Ja, Steven Bruner, a.k.a. Thundercat. Die letzten Sekundentakte aus dem Stück A Message for Austin, Praise the Lord. Der Mann ist auch im Jazz-Umfeld aktiv, ja, so musikalischer Grenzgänger zwischen Rhythm and Blues und Jazz. Und nachdem Martin sein nächstes Stück gespielt hat, kommt dann noch was von mir, von Makaya McGraven, der, glaube ich, in Fachkreisen im Moment einer der Großen im Jazz, aber auch genreübergreifend ist, nichtsdestotrotz selten im Radio zu hören. Und deswegen hat er eine Heimat gefunden hier bei uns bei Radio B-Side. Ja, wir sind immer noch, oder ich bin hier immer noch in der Krautrock-Ecke unterwegs. Es ist für heute das letzte Stück, ich verspreche es euch, von einer anderen Band, die heißt Color Haze. Deutsche Band aus München und die haben im Jahre 2002, war es doch schon, also auch schon ein bisschen älter, ein sehr ambitioniertes Doppelalbum rausgebracht, das da heißt Lost Sounds the Krauts. Und das Ganze ist nochmal unterteilt in Westen, Osten, Süden, Norden für jede theoretische Schallplattenseite. Und von diesem großen Opus spiele ich das erste Stück, das da heißt I Won't Stop von Color Haze 2002. Und los geht's. I won't stop. Curious for something new and not quite sure. Ja, das war Color Haze aus dem Jahr 2002. I Won't Stop heißt das Ganze und sehr, sehr schrammelig das Ganze. Doch. Ja, und wer sie live sehen möchte, wir haben gerade nachgeguckt, sie spielen beim Desert Fest in Berlin und auch beim Desert Fest in London im Mai diesen Jahres. Und wir haben uns gerade ausgemalt, wie das aussieht, wenn in so einer großen Arena in Berlin das Desertfest gefeiert wird. Ob, mit Sand auf dem Boden. Ob da Sand auf dem Boden ist und Kakteen da stehen, ja, und das New Mexico-Feeling, ja, also damit. Überall, wo Wüste ist, ist auch Color Haze. Damit evoziert wird, wie, ja, der Fachmann sagt. Das, der Ursprung ist ja, glaube ich, weil die irgendwie da in Mexiko oder an der mexikanischen Grenze ja kein Geld für einen Proberaum hatten, sind die mit ihren Sachen da in die Wüste gegangen und haben dann da gespielt. Ne? Und zwar gibt es die Geschichte von Caius, ne? Ja, ja, oder Queens oder aus dem Umfeld. Ja, ja. Ja, ja, genau, genau, richtig. So. Ja, wenn ihr auch bei den Queens of the Stone Age spielt oder bei Caius oder vielleicht auch nur eine Nummer kleiner, eine Band seid in Oberhausen, dann könnt ihr uns schreiben. Oder Mülheim. Oder Mülheim, geht auch. Oder ihr wollt auch einfach nur eure CDs hier spielen, das geht auch. Noch eine Nummer kleiner, dann könnt ihr schreiben an das B-Side-Team in der Radiowerkstatt Oberhausen auf der Langemarkstraße in 46045 Oberhausen. Oder ihr schreibt eine E-Mail an die Petra. p.buch@freenet.de. Und meine E-Mail-Adresse ist herzog-martin@arcor.de. Und ans Herz legen wollen wir euch die Bürgerfunk-Homepage www.bürgerfunkstudio-oberhausen.de. Da geben alle Oberhausener und Mülheimer beteiligten Bürgerfunkgruppen ihre jeweils oder eine Sendeankündigung, also die Ankündigung ihrer jeweils nächsten Sendung bekannt, schreiben da rein, was den Hörer bei dieser Sendung erwartet. Und auf diese Art kommt ein 14-Tage-Programm zustande. Also die nächsten 14 Tage werden angezeigt und da ist auch bestimmt für jeden was dabei. Da kann man sich kundig machen. Jo, musikalisch hier beim Radio B-Side. Im Januar geht's weiter mit, vorhin schon angekündigt, Makaya McCraven. Ich habe in der letzten Sendung schon was von ihm gespielt aus seinem vorletzten Album. Und jetzt habe ich mir gekauft in einem wundervollen, exzellent sortierten Platten-CD-Laden in der holländischen Universitätsstadt Leiden in der Nähe von Den Haag. Sein neuestes Album, das ist im Oktober, also vor ein paar Monaten erschienen und heißt Universal Beings. Makaya McCraven ist Schlagzeuger und Produzent und Komponist. Und dieses Universal Beings besteht aus zwei CDs und wurde an insgesamt 4 Orten aufgenommen. Es gibt eine New York Side, eine Chicago Side, eine London Side und eine Los Angeles Side. Und die Grundstimmung der Musik ist überall so ein bisschen anders. Ich habe was ausgesucht aus der London Side. Jetzt zum Start aus diesem Album. Das Stück heißt The Newbies Lift Off. Makaya McCraven, Doppelalbum Universal Beings. Die letzten Klänge und die Absage von Makaya McRaven aus dem Album Universal Beings. The Newbies Lift Off aus der Plattenseite London Side aufgenommen im Oktober 2017 in London auch. Es ist Musik, die eher so das Kollektiv betont. Da sind jetzt keine großen Soli, keine Ausreißer drin. Es geht auch nicht mörderemotional zur Sache. Es ruft eher auch Stimmungen hervor. Ein bisschen meditativ an manchen Stellen, mal mehr, mal weniger. Mir gefällt sehr, sehr gut. Der ist da sehr, sehr erfolgreich, auch mit Grund genug, ihn hier zu spielen, weil ich denke, auch das läuft jetzt nicht standardmäßig im Radio, aber bei Radio B-Side natürlich. Ja, und wir sind damit schon so gut wie am Ende unserer heutigen Sendung. Es kommt noch ein Stück von den einstürzenden Neubauten. Es ist von einem ihrer letzten Alben. Es gab 2014 ein Album über den Ausbruch und Verlauf des Ersten Weltkriegs und davor das letzte meines Wissens reguläre Studioalbum war tatsächlich 2007 Alles wieder offen. Und von diesem Album spiele ich das letzte Stück, das da heißt Ich warte. Und das passt, glaube ich, ganz gut. Ja, wartet mal schön auf die nächste Sendung in 4 Wochen. Das war's von Radio B-Side. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, hoffentlich bis in 4 Wochen bis zur nächsten Sendung. Bis dann. Tschüss. Sternen noch unentdeckt. Ich warte auf die Untertassen von den Nazis in den Anden versteckt. Ich warte am Rand der Welt, an dem es selbst Atomen schwindelt. Ich warte direkt am schwarzen Loch. Ich warte, warte immer noch. Ich warte unverdrossen. Ich warte auf meiner Eisbergspitze am Ende der Physik. Auf Novemberhitze und auf Dinge, die es nicht gibt. Ich warte, warte immer weiter, letztendlich auf Musik. Ich warte auf die einen, die ihren Namen wohl verdient.